الكليرنج فون رياض الصالحين. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي. وعن أبي إدريس الخولاني قال رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى بضاق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. فسأل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. الحديث صحيح، رواه الإمام مالك في الموطأ. وعن أبي كريمة المقداد ابن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. بارك الله فيكم. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل بذلك، ماذا يقول إذا علمه؟ هذا تكلمنا عليه بارك الله فيكم. أما المتحابون في جلالي، ما معنى المتحابون في جلالي؟ يعني الذين يحبون بعضهم لله. شو معنى لله؟ يعني أن تحب الرجل لأنه يطيع الله وأنه خاف الله وأنه يعمل بدين الله، تحب الرجل. وما تحب الرجل لأنه يعصي الله، يتبع في دين الله، وما يخاف الله سبحانه وتعالى. كلنا ذو خطأ، ما في إنسان إلا عنده خطأ. ولكن يا أخوة، الذي تغلب حسناته على سيئاته. يعني صور مثلا إنسان حسناته كثيرة وعنده بعض الأمور التي ما تحب، ولكن هذا يجب أن يحب في الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان من أهل الإيمان. فالذي يحب أخاه لله، لأن الله يحب الخير، يحب الله سبحانه وتعالى الطاعة إلى غير ذلك، فيحبه في الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون له يوم القيامة؟ منابر، منبر من نور. النبيون والشهداء يغبطونهم على هذه المنابر. لماذا؟ لأنهم تحبوا. الغبطة ليس الحسد، يغبطونهم، مع أن الأنبياء درجتهم أعلى، درجتهم أعلى. ولكن هنا بارك الله فيكم من باب أن هذا الأمر عظيم، أن الرجل يحب أخاه في الله سبحانه وتعالى. أما الحديث الآخر هو حديث معاذ رضوان الله عليه بارك الله فيكم. وانتبهوا، صغر السن، صغر السن مع العلم هذا فضل للإنسان. أن يكون الإنسان صغير السن ويكون عنده علم في الدين هذا فضل له. وسبحان الله، الإنسان الذي يكون شابا ويصرف شبابه في العلم غير الإنسان إذا كبر، صعب. أما إذا كان شاب فيستطيع أن يفعل ذلك. فمعاذ بن جبل الناس تذهب إليه وتسأله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه رضوان الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم في معاذ: يحشر معاذ إلى الجنة قبل خطوة أو بخطوة. معاذ قبل العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ إني أحبك. صور يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقر معاذ على محبته، يقول له: يا معاذ أنا أحبك. فكان الناس يأتون معاذ، فأبو إدريس ماذا فعل؟ هجر، أي أجل بكر، فوجد معاذ فقال له: أحبك في الله. فقال له: آه الله، يعني فعلا لله أنت تحبني؟ فقال له: الله، يعني في الله. آه الله في الله. فأخذه من ثوبه وقال له، قال له: أبشر أبشر. وهذا هو بارك الله فيكم، الإنسان إذا فعل خير أو فعل شيء فيه خير والإنسان يعرف هذه المسألة يبشره بأنه فعل شيء جيد طيب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى حديث قدسي: وجبت محبتي للمتحابين، المتجالسين، المتزاورين، المتبادلين. ما معنى ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحب المتحابين فيه، المتجالسين فيه. ما معنى المتجالسين فيه؟ يعني الذين يجلسون لله بذكر الله وطاعة الله، مو يجلس والعياذ بالله يضيع وقته، نسأل الله العافية والسلام. المتزاورين فيه الذي يزور أخاه لله سبحانه وتعالى. المتجالسين في الله أي ما جلسوا من أجل مصالح دنيوية أو غير ذلك، إنما لله جلسوا مع بعض، تزاوروا لله وتبادلوا لله، أي أعطوا لله، لله ليس من أجل مصالح دنيا. فالله يحبهم هؤلاء. ثم يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ يحبك. فلأنه يحبه صلى الله عليه وسلم فوصاه، أعطاه وصية، قال: يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انتبه، ما معنى دبر كل صلاة؟ ماذا يسمى هذا؟ دبر الكأس اللي هو آخره. ودبر الصلاة ليس المعنى بعد الصلاة، وإن المعنى في آخر الصلاة، يعني قبل ما تسلم تقول هذا. بعض أهل العلم فهمها أنه دبر الصلاة أي بعد الصلاة، ولكن لا يثبت أن النبي كان يقول هذا بعد الصلاة. فهنا دبر الصلاة بمعنى آخر الصلاة، تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا أحب الرجل الرجل فليعلمه بذلك، قل: أحبك في الله. في الآخر يقول: أحبك الله الذي أحببتني له. وهذا مو عيب. تعالي يا أخوة، فعلا الإنسان، أنا أقول مثلا والله في ناس أنا أحبهم أكثر من أخواني، بل أكثر من أبي، والله في أناس أنا أحبهم، مشايخي أنا أحبهم أكثر من أبي. قد بعض الناس يقول لك: أنت مخطئ. لا والله مو مخطئ، لأنه الذي أعطاني المشايخ ما أعطاني أبي، أعطوني العلم، أعطوني الأمر الذي تدخل به الجنة. فذلك بارك الله فيكم، هذه المحبة مو شيء إنسان فقط يقوله باللسان. يعني في كثير يجي يقول لك: أحبك في الله، ولكن هو في قلبه يقول لك: لعنة الله عليك. إنما فعلا ذاك الإنسان ذلك قال النبي الله سبحانه: المتحابون في جلالي، فعلا وليس فقط باللسان نفاقا. فإنسان إذا رأى من أخي هذا الأمر يقول له: أحبك في الله، يقول: أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، لعظم هذه المسألة. لأن الإنسان سيكون له منبر من نور، سيكون هذا الإنسان يظل في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، عرفت الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يا أخوة له فضل عظيم، لأنه يحب أخاه ما يحب إلا في الله. كما أن الإنسان المسلم يبغض بعض الناس في الله، لسوء أخلاقهم، لسوء أدبهم، لمعاصيهم، لبذيعهم، لهذه الأفعال التي يفعلون. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتحابين في جلاله، ويجعلنا من الذين يظلهم في ظل بظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. دستيد فايتا مدى إكليغون فون رياض الصالحين. Und wir sind bei Kapitel 46. Wir haben ein paar Hadithe davon genommen. Das geht, barakallahu fikum, über Vorzug der Liebe um Allahs Willen und Ansporn dazu. Das heißt, die Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du jemanden für Allah liebst, das haben wir voriges Mal erklärt, da brauche ich nicht alles nochmal zu wiederholen, aber nur etwas, barakallahu fikum. Wenn du deinen Bruder für Allah liebst, dann liebst du ihn für Allah. Was bedeutet, liebst du ihn für Allah? Du liebst ihn nicht wegen Geld, nicht wegen Interessen im Leben, nicht deswegen, weil er dir was gibt oder du willst ihm was geben oder du nimmst von ihm oder der nimmt von dir. Nein. Du liebst ihn für Allah. Was bedeutet für Allah? Das heißt, diese Person macht Gutes, diese Person versucht den Islam zu praktizieren, diese Person fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Person hat guten Charakter, hat die guten Eigenschaften eines Muslims. Aufpassen aber. Keiner von uns ist vollkommen. Manche Leute heute wollen einen Muslim haben, der ist perfekt. Es geht nicht perfekt. Jeder von uns hat Fehler. Jeder von uns macht Fehler. Aber überlege dir, eine Person hat den richtigen Glauben, betet und so weiter. Und er hat ein paar Eigenschaften, die sind nicht so gut. Aber die überwiegende Mehrheit von Eigenschaften, was diese Person hat, sind gute Eigenschaften. Natürlich magst du diese Person für diese überwiegende guten Eigenschaften, was sie hat. Und dann sagst du diese Person, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala oder ich mag dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist verbunden mit Lohn. Aber nicht Lippenbekenntnis, sondern wirklich. Weil ein Muslim, der wird von einer Seite gemocht von Allah subhanahu wa ta'ala und von der anderen Seite nicht. Zum Beispiel ein Muslim macht Bid'a, dann magst du ihn nicht für diese Bid'a. Und das ist sehr schwer übrigens zu unterscheiden. Das ist sehr schwer zu unterscheiden. Das heißt, zum Beispiel eine Person betet, fastet, sagt La Allah, hat Glauben und er macht Bid'a auf der anderen Seite. Du willst ihn mögen für die guten Themen und die guten Eigenschaften und gute Handlungen. Aber von der anderen Seite, du magst ihn nicht hier die Bid'a, was dieser Muslim macht. Und das ist Wala und Wala eigentlich. Das ist Loyalität und Lossagung in unserer Religion. Das erste ist die Liebe für Allah und nicht mögen für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber für Allah. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Mu'az, Allah alaihi, hat es überliefert, und zwar der Prophet sallam sagte, Allah, der Erhabene, sagt jenen, die aus Furcht vor meiner Erhabenheit einander leben, sind im Paradies. Hohe Sitze aus Licht bereitet, dass selbst Propheten und Shuhada sie positiv beneiden könnten. Ich habe gesagt, positiv beneiden. Wir haben zwei Arten von Neid. Ein negativer Neid und ein positives. Das bedeutet, positiv ist, bitte, positiv ist hier in diesem Zusammenhang, ich wünsche mir, dass ich das habe, was du hast, wissenmäßig oder gutmäßig, und ich wünsche dir, dass du mehr bekommst. Das ist positiv. Das ist positiv. Aber ich wünsche mir, dass ich das, was du hast, dass ich das bekomme und du verlierst das. Das ist, was verboten ist. Oder ich wünsche, dass du das verlierst. Das ist negativ. Das ist nicht gut. Das ist Neid, was verboten ist in unserer Religion. Fabarakallahu fikum, Al-Ribta, das geht hier um Al-Ribta, ist sozusagen, ich wünsche mir, ich hoffe, dass ich auch das Gute habe, was du hast, und ich hoffe, dass Allah dir mehr Gutes gibt, und dass du das Gute auch behältst. Das ist in Ordnung. Deshalb diese Leute, die für Allah sich mögen, für Allah sich mögen, ist nicht eine leichte Sache. Die meisten Leute heute mögen sich heute um Interessen des Lebens, um Interessen der Dunya. Es geht um Dunya. Interessen der Dunya. Aber barakallahu fikum, die Gläubigen, die Mu'minun, die mögen sich nicht wegen Geld oder Dunya, weil du mir zum Beispiel geholfen hast oder weil du mir was gegeben hast oder weil wir zusammen arbeiten oder. Nein. Der mag seinen Bruder für Allah. Ob sein Bruder ihm gibt oder nicht, ist ihm egal. Der guckt diese Sachen nicht. Fürchtest du Allah? Praktizierst du den Islam richtig? Bist du auf dem richtigen Weg? Ich mag dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du auch mir gar nicht gibst und wenn du mir nicht tust. Und das ist das Richtige in unserer Religion. Das ist das Richtige. Das ist ein Thema, was nicht jeder versteht. Deshalb sagt der Prophet, diese Leute, die werden Kanzel am letzten Tag bekommen aus Licht. Die sind extra. Man sagt, wer sind diese Leute? Das sind die Leute, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala gemocht haben. Nicht wegen Dunya, nicht wegen Interesse. Abu Idris al-Khawlani erzählte, als ich einst die große Moschee in Damaskus betrat, sah ich einen fröhlichen jungen Mann, der von Gläubigen umgeben war. Sie hörten ihm zu und diskutierten und ließen ihn unter sich entscheiden, wobei sie sein Urteil immer annahmen. Ich fragte, wer er sei, und mir wurde gesagt, er ist der Gefährte des Propheten Mu'ad ibn Jabal. Am nächsten Tag eilte ich zur Moschee, doch musste ich feststellen, dass er bereits angekommen und in sein Gebet vertieft war. Ich wartete, bis er sein Gebet beendet hatte und ging von vorn zu ihm. Nachdem ich ihn begrüßt hatte, sagte ich, bei Allah, ich liebe dich. Er sagte, um Allahs Willen. Ich antwortete, ja, um Allahs Willen. Er sagte wieder, um Allahs Willen. Ich antwortete, ja, um Allahs Willen. Dann hielt er die Falte meines Hemdes fest, zog mich näher zu sich und sagte, höre die frohe Botschaft. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen hören, Allah hat entschieden. Es ist meine Pflicht, meine Liebe denen zu geben, die einander um mit meinetwillen leben, die sich um meinetwillen treffen, sich um meinetwillen besuchen. Und der Autor hat was vergessen. Und sich um meinetwillen geben und nehmen. Also die geben sich und nehmen voneinander um meinetwillen. Das geht, barakallahu fikum, darum, erstmal überlegt euch, Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu alayhi. Mu'adh ibn Jabal, radhiyallahu alayhi. Das kommt nachher in Hadith, dann wird das alles verbinden, dann sage ich noch die beiden anderen Hadithe. Abu Karima al-Miqdad ibn Ma'ad Yakrib berichtete, dass der Prophet s.a.w. sagte, wenn einer seinen Bruder liebt, sollte er ihm das mitteilen. Mu'ad erzählte, dass der Gesandte Allahs s.a.w. seine Hand festhielt und sagte, O Mu'ad, bei Allah, ich habe dich gern. Das wird, ich liebe dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, oder ich liebe dich und weise dich darauf hin, dass du nicht vergessen solltest, nach jedem Gebet zu bitten. O Allah, hilf mir, dass ich deiner gedenke und dabei dir zu danken und dich in der rechten Weise zu verehren. Das wird, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni Ibadatika. Und Anas erzählte, eins saß unter uns ein Mann beim Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, als ein anderer Mann an ihm vorbeikam. Und ersterer sagte, O Gesandter Allahs, ich liebe diesen Mann. Der Prophet fragte, hast du ihm das gesagt? Er sagte nein. Der Prophet sagte, sag es ihm. So ging er also zu dem Mann und sagte ihm, ich liebe dich um Allahs Willen. Und der andere erwiderte, möge Allah um dessen Willen du mich liebst, dich ebenfalls lieben. Beide Hadithe, das wird Hadith für euch jetzt 83 und 85, das haben wir schon erwähnt. Wenn du jemanden für Allah magst und liebst, dann sagst du ihm. Aber wirklich, du liebst ihn für Allah. Nicht, dass es Lippenbekenntnis wird. Nein, sondern wirklich, du liebst ihn für Allah. Dann kommen wir zu beiden Hadithen über Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal, barakallahu fikum, ist ein, der war ein junger Mann, ja, aber der war ein Gelehrter unter den Gefährten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Mu'adh wird vor den Gelehrten ins Paradies kommen, mit einem Schritt. Die Gelehrten sagen, 500 Jahre bis 700 Jahre. Ein Schritt. Mu'adh, radhiyallahu anhu. Mu'adh war in Damaskus und die Leute kommen und sie fragen ihn, das junge Mann, trotzdem, warum sagt Abu Idris al-Khawlani, sagt, das war mir komisch, ich meine, ein junger Mann und hat so Macht, ja, mit Wissen. Wenn du jung bist, auch, und du hast Wissen, aber richtiges Wissen, nicht heutiges Wissen, richtiges. Nicht, dass die Leute für dich klatschen und sagen, oh, der hat viel Wissen, sondern wirklich die Gelehrten sagen, dieser Mann hat Wissen. Die Gelehrten, die authentisch sind und gut sind. Auf jeden Fall, Mu'adh hat ihnen erzählt und die haben von ihm genommen. Dann Abu Idris, als er wusste, dass das Mu'adh ist, natürlich, der ist Gefährte von unserem Propheten, wir müssen die Sahaba lieben. Wenn du die Sahaba nicht liebst, dann bist du Heuchler. Und wir haben das schon gehabt voriges Mal. Weil, wie gesagt, der Prophet sagte, ein Zeichen für den Iman ist die Liebe zum Ansar, zur Sahaba aus Medina. Wenn du die nicht liebst, dann bist du Heuchler. Aber überlege dir, wenn du die dann beschimpfst, was bist du? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn du sie nicht liebst, dann bist du Heuchler. Wenn du die dann beschimpfst, was bist du? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Imam Malik sagt sowieso, derjenige, der den Sahaba beschimpft, diese Person hat vom Islam nichts. Der hat keinen Islam sowieso. Das sagt Malik, nicht Abu al-Husayn. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Der liebt ihn für Allah. Dann sagte Mu'adh ihm, für Allah liebst du mich, wirklich? Sagt ihm, für Allah. Der hat gesagt, für Allah. Ja, der hat ihn genommen. Er hat ihm gesagt, die frohe Botschaft ist, diejenigen, die sich für Allah subhanahu wa ta'ala mögen, das wird, wenn jemand seinen Bruder mag für Allah subhanahu wa ta'ala, wird die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala als Belohnung bekommen. Das heißt, wenn du jemanden für Allah liebst, weil diese Person gut macht, weil diese Person Allah fürchtet, dann wird Allah dich lieben. Und wenn du jemanden für Allah besuchst, oder wenn du mit jemandem sitzt für Allah, warum sitzen wir hier? Um Zeit zu verschwenden, dann ist es vorbei. Das ist nicht der Sinn. Aber wenn wir hier sitzen für Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden wir den Lohn bekommen, was hier steht, inshallah. Und wenn du gibst für Allah subhanahu wa ta'ala oder nimmst für Allah subhanahu wa ta'ala, auch das Gleiche. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte Mu'adh, oh Mu'adh, ich liebe dich. Der Prophet liebt Mu'adh. Dann sagte ihm, Mu'adh, weil ich dich liebe, ja, werde ich dir etwas Gutes sagen. Nach jedem Gebet. Und das ist hier. Hier sagt er nach jedem Gebet. Aber eigentlich, barakallahu fikum, das heißt am Ende des Gebetes. Sagst du dieses Bitte. Dubur kul salah bedeutet am Ende des Gebetes und nicht nach dem Gebet. Deshalb, bevor du Salam alaikum sagst, sagst du dieses Bittgebet. Allahumma inni a'inni, a'inni, hilf mir, ala zikrika, dass ich dir oder gedenke, deine Gedenke, ala zikrika wa shukrika, dass ich dir danke, wa husni ibadatik, und dass ich dich gut anbete. Das sagst du am Ende des Gebetes. Barakallahu fik, nicht nach dem Gebet. Natürlich, manche Gelehrten sagen nach dem Gebet, aber es gibt keinen Beweis, dass der Prophet nach dem Gebet das gesagt hat. Und deshalb, das bleibt vor Ende des Gebetes, sagt man dieses Mitgebet, Barakallahu fik. Das heißt, wenn du einen Muslim magst, Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagst du ihm, ich mag dich für Allah subhanahu wa ta'ala, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Das gilt auch für unsere Schwestern. Weil das steht hier, wir reden ein Muslim und so weiter. Auch eine Muslima, wenn sie ihre Schwester für Allah liebt, dann sagt sie ihr, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber nicht jetzt, dass die vor der Moschee steht und jeder Mann, der rausgeht, ja Bruder, ich liebe dich für Allah. Ja, wenn wir in München wären, ging. Das kann in München passieren. Aber bei uns in Leipzig noch nicht. Ja, Allahu a'lam. Es gibt manche, die das machen. Ich habe einmal, jemanden gehört, der hat einen Vortrag gehalten und der hat einen Vortrag für die Frauen gehalten. Dann sagte er ihnen, meine Schwestern, ich sage euch etwas am Anfang, bevor ich anfange, ich liebe euch alle für Allah. Dann haben sie gesagt, wir lieben dich auch. So brav und so friedlich und so, wie sagt man, rein. Mashallah. Möge Allah uns bewahren, aufpassen. Es geht ja um was anderes. Deshalb, barakallahu fikum, zu einem Muslim zu sagen, dass ein Muslim zu seinem Bruder, ja. Eine Schwester zu ihrer Schwester, ja. Ein Mann zu seiner Frau, eine Frau zu ihrem Mann, ja. So, eine Schwester zu ihrem Bruder, ihrem leiblichen Bruder oder Milchbruder, kein Problem. Aber so, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb ist es eine große Gabe. Aber bitte, bevor du dieses Wort sagst, bevor du deinem Bruder sagst, ich liebe dich für Allah, prüfe erstmal dein Herz. Sei nicht wie die Heuchler. Ich sage wie die Heuchler. Warum sage ich, sei nicht wie die Heuchler? Weil der Heuchler, der hat etwas im Herzen und der sagt was anderes. Nein, sei nicht wie diese Heuchler. Im Herzen sagst du deinem Bruder, möge Allah dich verdammen. Wann werde ich dich niemals sehen? Das ist der beste Tag für mich. Aber sagst du, ich liebe dich für Allah. Das ist, wal'iyadu billah, nicht richtig. Du bekommst dafür keinen Lohn. Aber wenn du siehst, dein Bruder hat guten, hat richtigen Iman. Das wird die Grundlage des Iman, hat er richtig. Der versucht, die Sunna zu praktizieren. Der versucht, Allah richtig anzubeten. Der hat vielleicht ein paar Fehler. Dann liebst du ihn für Allah, subhanahu wa ta'ala. Dann kannst du ihm sagen, ich liebe dich für Allah. Und der Bruder sagt dir, möge Allah, subhanahu wa ta'ala, dich lieben. Das ist auch Stärkung für die islamische Gemeinschaft. Aber heute, was machen die Muslime? Die verstehen das nicht. Einige, die sagen sich los von ihren Brüdern, aber die verstehen nicht, wenn auch diese Brüder etwas Richtiges sagen. Wenn dein Bruder einen Fehler begeht als Muslim, dann sagst du dich los von seiner Tat, nicht von ihm. Nochmal, wenn dein Bruder einen Fehler begeht, dann sagst du dich los von seiner Tat, von dem Fehler, nicht aber von der Person. Von der Person, das hat eine andere Kategorie. Das ist bei bestimmten Fällen schon, aber allgemein. يا أخوة لا يجوز المسلم بشرع أن يتبرأ من أخيه طالما هو مسلم ما تبرأ منه إنما تتبرأ من فعله وأحيانا تبرأ منه لما يكون هذا الفعل فعل عظيم مثلا أن يأتي ببدعة عظيمة في الدين في العقيدة في كذا هذا أمر آخر إنما عموما المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه وينظر إلى عقيدته ومنهاجه وتطبيقه للدين. بارك الله فيكم. Ein Muslim, man muss den Muslim betrachten als Muslim und man kann ihn von einer Seite mögen, von der anderen Seite vielleicht nicht. Das heißt, wenn der Muslim gut macht, Allah fürchtet, den richtigen Glauben hat, dann magst du ihn für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dieser Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dieser Muslim Sünden begeht, schlecht macht, Bid'a begeht, dann magst du ihn nicht und magst du diese Taten nicht. Aber bei bestimmten vielleicht Sünden, große Sünden oder große Bid'a in der Religion, da kann man sich auch los sagen von der Person. Aber allgemein, wir sagen uns erstmal von der Tat los, aber von der Person nicht so leicht. Und wenn du jemanden für Allah liebst, dann sagst du ihm, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala, und er macht für dich mit Gebet. Und wenn wirklich diese Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann haben beide diese Sache gewonnen, dass sie am letzten Tag Kanzel bekommen aus Licht. Und die Propheten und die Shuhada werden diese Leute positiv beneiden, weil sie eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass diese Leute, die sich für Allah mögen, dass Allah sie liebt. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu fikum, salakum wa khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf dem richtigen Weg Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben lassen, dass wir uns einander lieben. Das nächste Mal, barakallahu fikum, nehmen wir ein sehr schönes Thema. Und das ist Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt. لا ما انا قلت من منا لا يخطئ يعني بدك يعني يكون كامل ايوه استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله ده بروست دي فراغه jetzt auf deutsch noch mal لا انا تكلمت عن هذا قلت مثلا واحد والله يجي للمراه لا يقول في طاعتها لله بس ما يقول لها لأنه أي مرأة أو رجل مرأة تقول له أحبك في الله هو مباشرة دخلت الفتنة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه يفهم إذا أحبت المرأة أختها يعني أما والله تقول له أحبك في الله الله أعلم شو بده يصير فيه بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى فرمي أنفقا جبستنا من تلات إش كان